Ja. Wer es schafft, seine Perplexität in eine Frage zu kleiden, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Oder eine Kritik. Werde ich mal eine Eingangsfrage stellen, was ja an deinen Arbeiten immer wieder so verblüffend überrascht, ist ja, dass du einerseits etwa bei Jordan Robinson, dieser bekannten englischen linkskeynesianischen Ökonomin, also die Länge und Breite zeigst, wie sie sich in die ganzen Bestimmungen verstrickt, während sie glaubt, über etwas Eindeutiges zu sprechen. Und dann nachher am Schluss der Erörterungen zitierst du dann aus den Memoiren von Joan Robinson, wo sie zugibt, ich glaube nach ihrem Nobelpreis, ein Leben lang über Geld und Wert gesprochen und geschrieben zu haben, aber eigentlich bis heute gar nicht weiß, was es ist. Das schreibt sie ja schon. Schreibt sie da schon, ne? Und die ganzen... und also diese Eigenschaft der bürgerlichen Ökonomie, über etwas zu reden, damit eben geredet wird, oder wie es in der FAZ neulich mal hieß, an den Kapitalismus glauben, heißt an den Menschen glauben, ne? Das ist eben alles da, sich eben alles im Geschwätz auflöst. Ne? Das hat ja eigentlich Marx schon gelegentlich des Verhältnisses von Ideologie und Ökonomie behandelt, indem er gesagt hat, indem er ausführen wollte, dass die bürgerliche Ökonomie eigentlich nichts anderes macht, als die ideologischen Gestalten, Widerspiegelungen, Widersprüche der Ökonomie ins System zu bringen, dass sie eigentlich eine Rationalisierungsleistung am Kapitalverhältnis vollbringt. Die Frage ist nun, ob die Probleme, die nun aufgestellt worden sind, von diesen Ökonomen wirklich als Probleme behandelt und wahrgenommen werden, oder ob man ihnen damit nicht viel zu viel Ehre antut, ob man sie nicht einfach als Ideologen und Rationalisierer behandeln sollte. Also Frage, ne? Wenn man das System der bürgerlichen Ökonomie kritisch darstellt, erfährt man dann was über Wirklichkeit oder über die ideologische Rationalisierung der Wirklichkeit? Und das war auch vielleicht der Begriff, der bei deinen Ausführungen fehlte, auch nötig gewesen wäre, diese Gegensätze zwischen objektiver Wertlehre, subjektiver Wertlehre als Gestaltungen der Reproduktion von Ideologie nochmal zu exponieren. Na gut, ich bin beim dritten Punkt. Den dritten Punkt begonnen. Okay, dann fang. Es sind sechs oder sieben. Also das also das Zitat, das du denkst, lautet: Geld und Zinssatz erweisen sich wie Güter und Kaufkraft als unfassliche Begriffe, wenn wir wirklich versuchen, sie festzuhalten. Und etwas später fügt sie noch hinzu, das Volkseinkommen. Ihr zentraler Begriff, also der zentrale Begriff der Nationalökonomie, ihr zentraler Begriff der des Volkseinkommens ist eine Ansammlung von Widersprüchen. Dann hat sie noch sich immer wieder beschäftigt mit dem Kapitalbegriff. Also und dann auch mit dem Begriff des Wohlstandes. Also wenn man versucht, diese Grundbegriffe zu entwickeln, nicht lösen sie nichts auf. Das heißt, verstricken den Ökonomen, genauer gesagt, in Widersprüche. Also das nur zur Ergänzung. Und ja, ob es nur Ideologie ist. Naja, also weißt du, es ist ja so, irgendwie möchten sie schon der Krise entgegensteuern. Also man soll die wirtschaftspolitischen Intentionen, nicht dieser verantwortlichen Theorie natürlich, nicht ignorieren. Sie müssen, sollen ja echt sogenannte Entscheidungshilfen leisten. Ne? Also in der Theorie der Wechselkurse geht es nicht unter anderem auch eben halt um das Geld. In der Theorie der Einkommensverteilung selbstverständlich ist das Verhältnis nicht der sogenannten Produktionsfaktoren. Ne? Da allerdings lässt sich das schwer trennen, also von der apologetischen Absicht. Aber ich spreche ungern eigentlich von bürgerlicher Ökonomie, einfach deshalb, weil es sehr viele subjektiv redliche Leute gibt, nicht die so gefangen sind in dieses Begriffsgehäuse, dass sie nicht daraus herausfinden und deshalb vielfach politisch nicht orientiert sind. Nicht? Also und auf der anderen Seite nehmen diesen sehr verdienstvollen linken Theoretiker Zinn. Nicht? Also mit dem Zinn komme ich nicht ins Gespräch. Wir diskutierten unter anderem über das Problem der Selbstbezüglichkeit des Zinses, aber auch noch über ganz elementare Dinge, für Marx sehr konsequent, sehr überzeugend dargelegt, ist der sogenannte Preis der Arbeit und der Preis des Grund und Bodens ein irrationeller Preis, ein imaginärer, ein irrationeller Preis. Und auch hier sagt der Dienst der Zinn, also wenn ich mit diesem Begriff operieren würde, dann würde ich mich aus meiner Zunft hinaus katapultieren. Hatte ich überhaupt die Diskussion einfach abgebrochen. Aber es ist doch nicht zu leugnen, nicht, dass der Zinn zweifellos zu den wenigen progressiven Ökonomen zählt. In der Ökonomie. Übrigens auch der Hoffmann. Ja, das ist auch eine interessante Sache. Auch der Hoffmann hat selbstverständlich Schwierigkeiten nicht mit diesen Marx-Fragestellungen. Ne? Gut. Ja, mir ist eigentlich eine Frage eingefallen anhand deiner Ausführungen, anhand deiner Frage, die mich jetzt schon beschäftigt, und zwar die, wie hat Marx das geschafft? Wieso hat das Marx geschafft? Ich meine, das ist natürlich mehr hat mit der Ökonomie vielleicht nicht direkt was zu tun, oder vielleicht doch, aber wie hat Marx es geschafft, all diese Kategorien zu entwickeln, denen sämtliche Ökonomen seiner Zeit und bis heute, die sie nicht nachdenken konnten. Wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass Marx ein übernatürliches Wesen war, wie hat er das geschafft? Naja, er hat es noch teilweise geschafft. Es gibt mir sehr große Lücken. Ich meine, man muss ja auch bedenken, Marx war schließlich ab 1856 erkrankt, bei gesundheitlich mitgenommen. Aufgrund, er hat nachts gearbeitet. Das über seine Erwerbsarbeit. Gibt es ja den berühmten Brief, nicht? Weil er seine Nerven ruiniert hat, ist aufgrund seiner Nachtarbeit. Schlaflosigkeit zugezogen, nicht? Jahrelange Schlaflosigkeit. Also nur partiell arbeitsfähig. Insofern verschärft diese Phase gar nicht. Ich würde schon sagen, dass eigentlich nur, was er immer wieder betont, was ein bisschen hier eurem Motto überspricht, antideutsche Wertarbeit. Er hat sich durch immer als deutsch-direkte Philosoph verstanden. Da bleibt mir das Herz stehen. Es gibt ja diese einen Brief von 1800 und ungefähr so 78. Das heißt, ganz emphatisch schreibt er dann in Bezug auf die Liebigsche Naturphilosophie, nicht das Sein, sondern natürlich ein Produkt innerhalb der deutschen Philosophie. Und er sei stolz, diesem Volk anzugehören. Aber Hans-Georg, man hört ja, dass du auch ein Nachtarbeiter bist, ne? Naja, heute erscheint schon die antideutsche Nachtarbeit. Ja, also ich würde schon sagen, das ist, ich meine, das ist einfach nicht wert. Wenn man so den Münster gleicht mit den sehr bescheiden, sehr gebildeten Menger etwa, oder Wallers, Jevons, das sind einfach Banausen, ja, das sind also wirklich Zwerge, intellektuelle Zwerge. Das wird niemand in Frage stellen können. Also methodologisch ist das einfach dümmlich und naiv, was etwa der Wallers schreibt. Ja. Das waren wirklich stumpfsinnige Positivisten. Der Schiedsrichter Menger nicht. Menger war wesentlich subtiler als die beiden anderen mit logischer Hinsicht. Aber es ist auch interessant, weil Menger ein sehr großes Problembewusstsein hatte, schon wieder übrigens auch, haben beide geschrieben. Das heißt, die Werke, die sie vorhatten, die ich schreiben wollte, haben sie nie geschrieben. Beziehungsweise nicht veröffentlicht. Der Menger hat sich vorzeitig emeritieren lassen, wollte den zweiten und dritten Band schreiben, er hat ihn nicht schreiben können. Und Ähnliches gibt es für Schumpeter. Schumpeter hat sich 20 Jahre lang mit Geld beschäftigt. Und dieses Manuskript, nicht das hielt er unter Verschluss. Nicht, obwohl es angekündigt war, obwohl dieses Geldbuch angekündigt war, zweimal. Er konnte sich nicht entschließen, es zu veröffentlichen. Und in seinem Nachlass, in dem Nachlassmanuskript, hat man überall Fragezeichen, von ihm hinzugefügte Fragezeichen. Wieso, warum, nicht? Also das heißt ja, der Schumpeter ist verzweifelt. Und mit Menger verhielt es sich ähnlich. Nicht auch die Geschichte ökonomischer Analyse, dicke Wälzer, zwei Bände. Er konnte sich nicht entschließen, das zu veröffentlichen. Also ich würde schon sagen, dass also diese beiden Leute, die hatten schon ein großes Gespür für Probleme, aber sie waren eben halt nicht, sie waren philosophisch eben halt nicht ausgebildet. Schumpeter kannte Hegel nicht und Menger war eher Aristoteliker, kein Positivist, sondern aristotelisch orientiert. Und deshalb fehlt ihnen einfach das begriffliche Rüstzeug, würde ich sagen. Das heißt, Marx hat seine Begrifflichkeiten geschöpft, im Prinzip aus der Philosophie. Sicher. Nicht, ja, ich kann euch ja einen Rahmen. Ja. Ne? Da war noch eine Wortmeldung. Ich wollte nur sagen, das Rätsel des Geldes, dass die Wissenschaft das Rätsel des Geldes nicht ergründen kann und so Schwierigkeiten mit dem Geldbegriff hat, weist natürlich, also nicht nur auf die Schwierigkeiten des Geldes hin, sondern auch auf den Begriff der Wissenschaft. Auf den Begriff der Wissenschaft. Dass möglicherweise in der Wissenschaft das ein nämliches oder reiches Rätsel drinsteckt, wie im Rätsel wie im Geld, und im Grunde die Wissenschaft selbst nicht so weit auf sich reflektiert kann, dass sie dieses Rätsel ergründet. Und dass aber eigentlich diese Schwierigkeit, das zu denken, Geld zu denken, man müsste, darauf könnte man eigentlich zurückschließen, dass in der Wissenschaft selbst, sagen wir mal, eine grundsätzliche Kategorie in dem Aufbau des wissenschaftlichen Realitätsbegriffs, eine grundsätzliche Kategorien reinfließen, die eigentlich mit dem Geld einen sehr ähnlichen Charakter haben. Dass also sozusagen in der Wissenschaft selbst dieses Rätsel drinnen ist, das es unmöglich macht, dass sie das Geld denkt. Naja, also der Niebuhr, der schätzt insbesondere diesen Satz des jungen Marx, die Logik ist der Geist des Geldes. Umgekehrt. Geist des Geldes, ja. So. Und er meint also, die kantische transzendentale Logik, nicht, die könne man genau eben von diesen Theoremen her erklären, auch der kantische Gottesbegriff, nicht, dass der Kant seine Überlegung nicht zur Kritik des ontologischen Gottesbegriffes an den berühmten Beispielen von den 100 Talern erläutert. Nicht, das kennen wir schon ungefähr. Das liegt ganz nicht also in der Richtung der transzendentalen Logik, nicht die eben eine Logik des Geldes ist. Also insofern könnte ich zustimmen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich die Frage, ob man den naturwissenschaftlichen Wissensbegriff und Realitätsbegriff und den, was ihr das heißen mag, sozialwissenschaftlichen gleichsetzen kann. Das sind ja alles unausdiskutierte Probleme. Also bekanntlich die Geisteswissenschaften, was immer das heißen mag, die bekanntlich widerstreiten natürlich eben an dieser Gleichsetzung. Während dagegen beispielsweise auch Adorno sehr unentschieden war, wie das Verhältnis von Sozial- und Naturwissenschaft zu denken ist. Die Bozianer, ich lasse es jetzt gerade bei dem Simon, wird auch nicht ohne was den Dualismus von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft zustimmen. Also das alles ist ja in der Schwebe. Auf alle Fälle ist der Realitätsbegriff der Sozialökonomie, so wie ihn Marx fixiert hat, natürlich kein Naturwissenschaftler. Realität, so wie sie als ökonomisch uns entgegentritt, wird ja von ihm als gegenständlicher Schein bezeichnet. Und zwar im Sinne eben der Verrückung eines gesellschaftlichen Verhältnisses, der Verdienung und Verrückung eines gesellschaftlichen Verhältnisses. Deswegen diese abstrakten Betrachtungen der positivistischen Wissenschaftsphilosophie über Begriff und Realität, das geht ja völlig auch an dieser Fragestellung vorbei. Ich könnte zwar sagen, es gibt nur eine Wissenschaft und folgt es nur eine Realität, aber damit natürlich ignorieren Sie die qualitative Differenz zwischen der sozialökonomischen und der physikalischen Realität. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Vielleicht eher als Abschluss, weil das eine ganze eigene Session nochmal voraussetzen würde für dein Eingangsstatement, deine Eingangsfrage. Die weist ja einerseits auf das zurück, was wir heute als ersten Vortrag gehört haben, um die Frage, wie weit man durch immanente Kritik einen Gegenstand aushöhlen möchten muss. Das ist die Frage, ob das auch für die Vulgärökonomie gelten würde, deren Denkformen ja, so wie wir das im Moment sehen, praktisch universell sind. Also das, was wir hier über Marx diskutieren, ist ja außerhalb sozusagen, du hast ein paar Zitate genannt, als Spinner, Esoteriker sozusagen entgegenscheinen. Also die Frage ist, wenn dieser Schein sich immer mehr universalisiert, ob man sozusagen gerade deshalb dann an diesen Erscheinungsformen von Ideologie ansetzen muss in einer Kritik. Oder ob man sagen kann, das lassen wir alles beiseite und wir wissen, wie es in Wahrheit deutlich ist. Das steht in dem, was Karl Marx unter Hilfenahme von Backhaus herausgefunden hat. Und das können wir sozusagen dagegen setzen und können sagen, das ist alles Blödsinn. Ist ja in vielen Fällen auch so. Guckt hier rein, da steht es, was es mit dem Zins auf sich hat. Dazwischen klafft eine Lücke, die auch wir heute Vormittag noch nicht ausdiskutiert haben. Das nur nochmal als Ball an dich zurück, ob das eigentlich überhaupt Sinn hat, sich mit diesen ganzen ideologischen Formen zu beschäftigen. Ist eher vielleicht eine Replik an dich als an Georg Backhaus. Nee, ich denke eher, das ist eine Gelegenheit, für Hans-Georg Backhaus ein Schlusswort zu sprechen. Oder? Das ist nichts dabei, so nach Kaffee. Und dass wir dann nach seinem Schlusswort eine Pause machen, bis um 17 Uhr und dann fortfahren, oder? Naja, also, weißt du, es ist ja so, dass ich, es geht diese Sache auch, ich bringe damals Philologie, ob die ausreicht. Ne? Das haben wir auch vor 8 Tagen diskutiert. Also ich persönlich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich aufgrund von Sachproblemen, die mir von dem Studium akademischer Texte heraus sind, auch vieles Verlags aufgegangen ist. In der Abarbeitung, in der Kritik nicht an diesen von den Ökonomen entwickelten Sachprobleme, Marx ist ja nichts anderes verfahren. Denk an die Ricardo-Kritik von Marx, die Smith und Ricardo-Kritik. Dass ich dann auch eben besseren Zugang zu Marx Texten habe. Nicht zum Beispiel eben dieses Problem der selbstbezüglichen Zinsus. Naja, ich meine, hätte ich das hier nicht bei dem Hoffmann gelesen, wären mir diese Sachen eben halt auch nicht bei Marx aufgegangen. Also jetzt rein, wenn du so willst, forschungspsychologisch. Nicht? Das ist auf alle Fälle von Bedeutung. Und es gibt doch immerhin da und dort eine Reihe von nachdenklichen Ökonomen, die in ihrem Selbstverständnis doch heute sehr erschüttert sind. Also man kann sagen, nicht der Ökonom, stellt die Wissenschaftlichkeit der eigenen Disziplin in Frage. Ich gebe zu, diese wissenschaftsphilosophische Literatur, die von Ökonomen verfasst worden ist, wird natürlich von der Masse der Ökonomen ignoriert. Dialektisch wird erwähnt worden, da gibt es den Satz, dass der subjektive Wert wäre eine logische Erschreibung. Könntest du das erläutern? Ja, ich habe den Zusammenhang nicht mehr in Erinnerung. Ich schlage vor, also wenn Sie mal zum Büchertisch gehen und einen Kaffee trinkt und in dem Buch mal nachschlagen und blättert. Ja? Ja, genau. Dann machen wir jetzt bis um 17 Uhr Pause.